Sag mal ganz kurz leise. Ich muss das aufnehmen. Guck mal, sch! Ich weiß es nicht, wer war das? Redet mal ganz kurz nicht. Nein, wir waren doch nicht. Das war irgendein Fremder. Ich hab grad so mit Englisch auf ihm geredet. Er sagt so, er hat irgendwas Unverständliches gesagt. Was? Egal. Ja. Mach lauter. Wie bitte? How are you? Where are you from? Schon nichts. Germany! Can you hear me? Confirm you can hear me, please. Ich hab das da bei der Bank bei Fabian gelassen. Ich sag einfach, ich hab meine Gabel. Ich hab's nicht vergessen. Und ich wollte Leon unterstützen, moralisch unterstützen. Wer ist das? Please talk more clearly. Can you hear me? Willst du einen Schritt? Nein. Ich hab Erdbeeren. Ey, Krause, geht in das Jungzimmer. Sieht einfach nicht gut. Was hast du da? Wohin gehen die? Geh mal in dein Zimmer. Can you hear me? Please confirm that you can hear me. Armin, ja? Hast du das mal gesagt? Where are you from? Da ist ein fremdes Signal. Das ist ein Bug auf Fabian. Das war ein anderer Typ. Das ist irgendein Fremder. Ja, okay. Das war ein anderer Typ. Ja, lol. Wie soll es passieren? Wo sind jetzt? Hier ist ja niemand. Hector, you have radio. Yes, Cap, I have. Fine. So please share your current location. Thank you. Can you hear me clearly? We're in sector number 4. Ja, dann kommt doch auch in euer Scheißzimmer. Euch auch, hallo. Wer ist das? Wer ist das? Habt ihr den verstanden? Ja. Ja, nee. Was hat er gesagt? Er hat eine Sprache nicht. Russisch. Please call back after you receive my call. Thank you. Nein, echt? Wer ist das? Ja, das ist doch mal derjenige, der da Russisch ist. Yeah. Ich kann es erklären. Aber ey, wir dürfen nicht immer die Tür aufhaben. Wir müssen Geh mal, Armin, geh doch raus. Geh raus und mach die Tür bitte zu. Das macht auch keinen Unterschied. Doch. Leute, gewisse Sachen schmecken jetzt überhaupt nicht mehr, ne? Bitte? Also, wie ist es nicht warm, oder? Steht im Schrank, wo steht das? Achso, im Schrank. Oh, ich will das schmecken. Seid mal etwas leiser, ich muss das aufnehmen. Seid mal etwas leiser, ich muss den Ton aufnehmen. Kannst du da bitte in dein Zimmer gehen, dann ist es ruhiger. Ja. Dann kannst du auch in Ruhe aufnehmen. Ja. Armin, wenn du wieder kommen willst, dann kannst du ja kommen, wenn du es rausgefunden hast. Also, uns stehen die... Wir stehen die Türen immer offen. Ja. Also, ich eigentlich nicht, aber eure bestimmt. Ja, weil das hier ist ein Mädchenzimmer. Ich habe die Aufnahme jetzt beendet. Ja, du bist der Männlichste hier. Ja, du kannst trotzdem. Ja, weil ich Kolle bin. Komm mal rüber. Scheiße. Habt ihr etwa DNA-Pillen geschluckt oder was? Ja, Alter. Ich glaube, ich habe nicht. Deswegen darfst du, du musst noch eine Pille schlagen. Du weißt doch, in meinem Zimmer liegen. Kati, Barca braucht die. Yeah. Please sign to for like level 447. Thank you very much. Ja, wahrscheinlich, oder? Sofort bitte. I mean, ja. Au. Oh. Fine, thanks. What are you trying to tell me? Please clarify. I'm sorry, I don't get you. Can you please repeat what you have just said? Can you understand me? Please confirm. Thank you. No, that's fine. Please listen. Place yourself in front of a window or go to a... What did you just say? I'm sorry, I don't get it. Passengers on the evening flight, including British soldier Nigel Baldwin, returning to duty in Northern Ireland. I was excited, you know, just had an exciting weekend making the final arrangements. The thing is, fly the aeroplane. Make sure the aeroplane is safe, so that's making... The passengers relax. The other is in flames. I remember the flames coming over the top of the engine, and they were just sort of licking around the sides. I have to stretch the glide! Captain pulls up the nose of the plane, hoping to... Waves are on the line. Will the pilot be able to rescue the situation? Yet the irony is, the entire incident is due to a computer-controlled flying system. hilft nicht mehr. Alles klar? Alles gut bei dir? Ja, ja, klar. Ich räume nur gerade etwas auf. Hast du Spaß? Naja, ist etwas schwer. Was ist etwas schwer? Ja, das Aufräumen. Das. Was hast du alles dabei denn? Warum? Weil ich das für nützlich halte. Also ich denke, dass ich das vielleicht gebrauchen könnte. Da habe ich das mitgenommen. Was machen denn die anderen? Schön, andere Zimmer. Aha. Versuchen die nicht, diesen fremden Mann zu erreichen? Dieses was? Den fremden Mann. Was für ein fremder Mann? Der fremde Mann. Was ist da denn? Haben die versucht, den fremden Mann zu erreichen? Ne, wir haben den nicht erreicht. Mhm. Ich habe einige Stimmen noch gehört, aber sonst ist er nicht nochmal gekommen. Nicht? Nein. Was zum Teufel versuchen die da? Hat jemand von euch den fremden Mann schon erreicht? Bitte melde technische Probleme bei der Leitzentrale. Vielen Dank. Mein Handy. So ähnlich wie Radio, das bedeutet, das ist wie ein Radiosender, wie bei diesem Radiogerät nur eben, damit man senden und empfangen kann. Das bedeutet, das funktioniert eigentlich fast so wie ein Radio, nur eben auf einer anderen Frequenz. Ja, aber Also kann sich da jeder einfach einladen. Jeder kann was sagen und Empfang ist etwas schwieriger, weil die Reichweite viel geringer ist. Muss man denn in der Nähe sein? Ja, ja, Reichweite 500 Meter. Außerdem kann man, es gibt auch Unterkanäle, also CTOS und OF, damit man, also das sind so wie Chaträume, zum Beispiel CTOS 01, das CT steht glaube ich für Chat, kann man so einstellen. Es geht hiermit leider nicht, weil das ein älteres Modell ist, aber... Ja, okay. Aber mit dem anderen geht das. Also falls es ein Problem mit Fabian und Leon und Juan zwischen mir gibt, dann ist es kein Problem. Zwischen dir? Nein, es geht darum, dass Julia wahrscheinlich das Gerät aufgemacht hat, weil Juan und Leon und die mit dem Gerät und darum geht. Ach so, und ja, aber die können das doch einfach anlassen. Sie machen keinen Unterschied. Weißt du schon, wer der Fremdmann war? Nein, keine Ahnung. Der hat eben mit uns kommuniziert. Ah. Was machen die denn? Ich versuche mal die anzurufen mit der Call-Taste. Hörst du das in Berlin? Ja, das Problem ist, der unterstützt das nicht. Der, also wir können deine Anrufe empfangen, aber du kannst nicht die von uns empfangen. Hey, wir haben doch gerade mit Julia gesprochen. Hallo, hallo, hörst du das? Hörst du das, wenn ich jetzt zu dir reden würde? Machen wir etwas nochmal. Hallo? Ist ja ein Alpenschein. Kann ein Fleisch weg? Der Kanal, nee, das ist richtig. Moment. Test, Test, funktioniert. Okay. Test, Test. Habt ihr das Funkgerät noch an? Scheiße! Ich wollte gerade vorbeischauen, ob ihr das Funkgerät noch an habt. Nein, nein, nein. Das war so. Ich glaube nicht, dass der Reifen ist. Ist nicht bei uns. Ihr habt doch noch das Funkgerät übrig. Nein, wir nicht. Habt ihr nicht das Funkgerät? Jemand anders. Wen habt ihr das denn gegeben? Ey, ich glaube, ich... Hä? Hat Julia das Gerät? Ich weiß, Julia, hast du das Gerät auf dem Gerät? Oh shit, sie hat... Armin, willst du haben? Warum willst du es haben, Armin? Hast du Laras auch? Nein, ich. Kann ich davon? Was macht ihr eigentlich? Hier sind ganz viele Nationen. Ich setze mich jetzt an die hin. Wo sind denn Juan und. Wo ist Juan eigentlich? Wie geht's? Wo ist denn der. Wo sind Juan und Leon? Wie bitte? Wer von euch beiden sendet die ganze Zeit Signale? Alles klar. Warte auf. Armin, wir gehen kurz mal offline. Habt ihr das Funkgerät nass? Was? Ist was mit dem Funkgerät falsch? Nein, wir haben ausgemacht. Wir gehen auch jetzt ins Mal. Wo sind meine Schuhe? Ja. Da ist in Ordnung. Was macht ihr denn so? Wir gehen jetzt raus. Und wohin? Hast du eine Zahnbürste gesehen? Ich hab keine Zahnbürste gesehen. Warte, warte, warte. Wer ist hier drin? bitte? Wo ist meine Zahnbürste? Ah, hier.